Kommunistenkneipe. Ein Gastvortrag von Gerd Meyer, organisiert von der DKP Gießen zum 100. Todestag von Lenin. 10 Etappen im Leben Lenins. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich bin sehr erfreut, dass es noch Leute gibt, die sich für Lenin interessieren, wenn es jetzt auch nur zu einem Todestag ist. Besser wäre, wir hätten das gefeiert bei einem 100. Geburtstag. Das wäre gewesen 1970. Da wären wir vielleicht noch ein bisschen mehr hier gewesen, wären wir vielleicht noch ein bisschen politisch optimistischer gewesen. Aber jetzt feiern wir heute oder denken über Lenins Werk, sein Leben, seine politische Biografie nach. Ansonsten ist es ja ein bisschen still geworden um Lenin. Wenn man über die Gründe nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, erstmal ist es ein Todestag. Todestage sind immer schlechter zu feiern als Geburtstage. Dann scheint ja Lenins Projekt, das waren auch dann die sozialistischen Länder in Osteuropa, gescheitert zu sein nach der Wende 1989-91. Da war ja nicht mehr viel übrig vom Leninismus. Der nächste Grund, warum Lenin meistens vergessen ist heute, ist, dass der sein Leben lang Kapitalismus und kriegskritische Analysen vorgelegt hat. Die sind heute auch nicht mehr hoch im Kurs. Dann war er ein Russe, das ist schon mal schlecht heutzutage. Auf jeden Fall ist es verdächtig. In Russland selber wird der Lenin ja auch kritisiert. Es gibt ja konservative Historiker, zu denen auch der Putin zählt, der ist ja auch so ein Hobbyhistoriker. Die werfen dem Lenin vor, der habe der 1922 bei der Konstituierung der UdSSR die Ukraine zu groß gemacht, die hätte viel kleiner sein sollen. Zweitens hätte er das Recht der Nationen, also der Republiken, auf Selbstständigkeit und Unabhängigkeit streichen sollen aus der Verfassung. Dann wird er auch noch kritisiert wegen seiner Politik im Jahre 17. Das zentrale Problem des Jahres 17 bestand ja in der Frage Krieg und Frieden. Da habe der Lenin doch lieber, hätte er lieber nicht dem Frieden nachlaufen sollen, weil Russland sich schon quasi auf der Siegerstraße befunden habe. Mit der Entente, mit den Alliierten, hätte man auch den Krieg weiter siegreich führen können. Das wäre ein Fehler von Lenin gewesen. Also das sind einige Diskussionen um Lenin in der heutigen Russischen Föderation. In anderen Ländern sieht es dann noch viel finsterer aus, in der Ukraine oder der baltischen Staaten. Da ist die Erwähnung des Namens Lenin oder eine Analyse seiner Werke oder gar das Etablieren eines Monuments ist da streng verboten. Extremismusgefahr höchsten Grades. Denkmäler sind doch fast alle schon gestürzt. Dann wende ich noch den Blick nach Ostdeutschland, der frühere DDR. Na, da gab es auch Tausende von Professoren und Lehrern und Oberlehrern für das Fach Leninismus, Marxismus, Arbeiterbewegung, Geschichte der KPDSU. Also was aus den ganzen Leuten geworden ist, weiß ich nicht. Erstmal sind sie wohl fast alle abgewickelt worden in der Wende 1990-91. Und ansonsten hört man von denen meistens auch nicht viel. Also da ist da wenig Lenin-Analyse zu spüren in den neuen Bundesländern, in den Ländern der Ex-DDR. Da gibt es halt noch Westdeutschland. Da wurde Lenin fleißig erforscht im Kalten Krieg. Man muss ja seine Gegner kennenlernen. Es gab zahlreiche Ostinstitute, zum Beispiel in Marburg, wo ich auch studiert habe. Wir haben da fleißig Lenin gelesen, weil man ja immer wissen muss, gut Bescheid wissen muss über die Person, die unser Gegner sein soll. Also das ist alles auch abgewickelt worden. In Marburg gibt es auch keine Osteuropa-Forschung mehr. Die ist dann teilweise nach Gießen gewandert. Also wenn in Gießen eine blühende Lenin-Forschung da wäre, wäre ich froh. Also in Marburg wird jedenfalls über Lenin nicht viel geforscht. Lenin-Denkmäler haben in Marburg auch nie gestanden, auch in keinerlei Vorgärten und so weiter. Also irgendwie ist das Terrain ist planiert, ist eingeebnet. Da kann man jetzt sagen, das ist alles ganz schlecht. Man kann ja auch sagen, die Länder, in denen man überhaupt nichts mehr von Lenin wissen will, die leben heute auch nicht besser als früher zu Zeiten von Lenin oder zu Zeiten des sozialistischen Aufbaus. Da kann man darüber nachdenken, aber immerhin gibt es ja auch eine Chance. Wir haben jetzt einen freien Tisch, wir haben einen freien Garten, können also ganz unbefangen den Blick lenken auf Lenins Werken, auf Lenins politische Biografie. Ich bin selber Historiker und gehe auf einige historische Fragen, die sich mit der politischen Biografie des Lenin beschäftigen. Der zeitliche Rahmen ist ungefähr 1870er, 80er Jahre. Also Lenin ist ja geboren dann 1870 und das geht bis in die 20er, 30er Jahre. Also ich bin ein bescheidener Historiker, bin froh, wenn ich alte Quellen lese, die vergilbt sind, und werde mich gar nicht groß in aktuelle politische Diskussionen reinwagen. Ich habe mir also 10 Punkte aufgeschrieben, Eckpunkte oder Ecksteine seiner politischen Biografie. Und damit fange ich erstmal an mit dem ersten Punkt, der heißt 20. Mai 1887, Schlüsselburg. Weiß jemand, was los ist mit Schlüsselburg, mal gehört? Schlüsselburg ist eine alte Burg, eine alte Festung, furchtbare alte Festung, unter den Schweden schon aufgebaut, also lange vor der Revolution, vor der russischen Revolution, am Ausgang des Ladoga-Sees kommt der Neva-Strom. Der fließt dann durch Petersburg in die Ostsee. Und in einer Insel am Ausgang des Ladoga-Sees ist dann diese finstere und grauenhafte alte Festung Schlüsselburg. Da wurde also am 20. Mai 1887 ein junger Mann aufgehängt. Alexander Ulyanov ist sein Name, mit 4 anderen wegen Verschwörung gegen den Zaren. Es waren Leute, die aus dieser Volkstümlerbewegung stammten, den Narodniki, die dann den Zaren eliminieren wollten und seine hohen Beamten, hohen Generäle, damit das russische Volk zur Freiheit kommen könnte im Rahmen einer Volksrevolution. Man dachte einfach, wenn man die Spitze eliminiert, dann kommt das Volk selber durch eigenes Klassenbewusstsein zur Macht, wird sich selber organisieren. Mit in der Produktion, in der Verteilung, in der Arbeit, in der Verwaltung, das machen die alles selber. Man muss eben nur diese Autokratie des Zaren beseitigen. Das ist dann misslungen und dann hat man diese 5 jungen Männer aufgehängt. Die Mutter von Alexander Ulyanov, also das ist der ältere Bruder von Lenin, die konnte den auch nicht mehr retten. Der jüngere Bruder, also Wladimir, der hat davon auch wohl gar nichts gewusst. Das war eine ganz konspirative Angelegenheit. Die Familie war tief erschüttert. Der Wladimir stand gerade in seinem Abitur. Also das war eine Familie, die in der Provinz gelebt hat, in Simbirsk an der Wolga. Eine eigentlich sehr interessante Familie. Der Vater hieß Ilja Ulyanov, deshalb heißt er der Sohn Wladimir Ilitsch, also der Sohn des Ilja. 1831 bis 86, also der ist auch nur 55 Jahre alt geworden, der Vater. Der kommt aus ganz kleinen Verhältnissen, Sohn eines Schneiders, aber hat irgendwie was drauf gehabt, hat auch sogar studieren können, was ausnahmsweise möglich war, auch im Zaristischen Reich. Hat dann in der großen Stadt Kasan an der Wolga studiert, Mathematik, Naturwissenschaften, wird dann Lehrer, steigt allmählich auf, ein sehr fleißiger, traditioneller, zarentreuer, frommer Mann. Da heiratete dann eine Frau mit voliniendeutschem Hintergrund, die Frau Blank, Maria Alexandrowna Blank, 1863. Der Mann ist sehr fleißig, der Ilja, der steigt immer weiter auf, wird ein Schulinspektor, ist fast nie zu Hause, weil er dauernd auf Inspektionsreise geht, ist ein Mann der Bildung. In der Familie wird dann auch dauernd gelernt und fleißig exerpiert. Die haben auch alle sehr gute Noten gehabt. 3 Söhne und 3 Töchter entspringen dann dieser Ehe. Und das Wort Lernen, Uchitsa, ist, was man dem Lenin dann später immer auch, was man in seinen Werken dann lesen kann, das ist eigentlich ein Wort seines Vaters, der Bildung als politisches Programm auch entwickelt hat. Also Russland soll vorwärts kommen durch Bildung. Aufbau von Schulen, Bekämpfung des Analphabetentums, Bildungseinrichtungen und so weiter. Das ist eine bürgerliche Intelligenz gewesen, die seit den 1860er, 70er Jahren dieses Programm verfolgt hat. Also haben wir schon mal zwei verschiedene politische Linien in der Familie Ulyanov. Die dritte Linie ist dann dieser junge Lenin, der macht dann Abitur, studiert dann in Kasan, ebenso wie sein Vater zuvor. Wurde auch gleich rausgeworfen, weil er bei der dortigen Studentenbewegung aktiv ist. Kann dann aber noch sein Jurastudium als Externer abschließen in Petersburg Anfang der 1890er Jahre. Der sagt, wir müssen einen neuen Weg suchen. Der Weg des älteren Bruders des russischen Terrorismus, der führt nicht weiter. Auch wenn man einen Zar umbringt oder in die Ecke schiebt, dann kommt halt der nächste Zar. Wir brauchen grundlegende Änderungen, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, nämlich aus der Richtung der russischen Arbeiterbewegung, die damals schon seit 10, 20 Jahren aktiv war. Es gibt also ein russisches Proletariat. Das hat teilweise lange historische Wurzeln. Die reichen dann zurück bis in die Zeit von Peter dem Großen, also Anfang des 18. Jahrhunderts. Das sind so Maschinenfabriken, Rüstungsfabriken im Ural, noch auf Holzkohlenbasis, auch mit Leibeigenen noch versehen. Dann gibt es weitere Industriereviere um Moskau herum, ein großes Textilzentrum mit Millionen von Arbeitern allmählich. Das dritte Zentrum um Petersburg, das ist dann Maschinenbau, auch Rüstungsindustrie, Eisenbahnindustrie. Und dann ein neues Revier im Norden und Osten der Ukraine, das Donetsk-Gebiet, also das Kohlerevier, Verhüttungswesen, teilweise mit ausländischem Kapital, ist dann sehr rasch ein neues Industrierevier entstanden. Insgesamt gibt es jetzt allmählich, also ich spreche von den 1890er Jahren, 2, 3, 4 Millionen Proletarier, die hochkonzentriert in relativ modernen Fabriken arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch dann Eisenbahnen, die berühmte Transsibirische Eisenbahn, die wird gerade gebaut in den 1890er Jahren, teilweise aus militärischen Gründen, teilweise aus infrastrukturellen Gründen. Also Russland ist dabei, sich zu modernisieren, den kapitalistischen Weg einzuschlagen. Es gibt eine Arbeiterbewegung, eine Streikbewegung und dieser junge Ulyanov, dieser Wladimir, der sagt dann, das ist der dritte Weg, den wir gehen sollen. Also nicht den Weg des Vaters mit seiner Bildung, das nutzt nur der kleinen Schicht der Bourgeoisie zunächst einmal, das nutzt nicht den armen Leuten. Zweitens nicht den Weg des Alexanders, wir brauchen einen neuen Weg. Und dann geht der Lenin, geht dann diesen neuen Weg, geht auch erstmal ins Ausland, seine erste Auslandsreise 1895, da trifft er alle möglichen Berühmtheiten in Westeuropa aus der europäischen Arbeiterbewegung, zum Beispiel Paul Lafargue, den Schwiegersohn von Marx, und dann vor allem eine russische Immigrantengruppe, die schon seit 1883 dort marxistische Studien macht, in Genf, in Zürich, in Bern. Das ist die Gruppe Befreiung der Arbeit mit damals bekannten Namen Plechanow, Axelrod oder Leo Deutsch. Das sind Leute dieser ältesten russischen marxistischen Generation, die lernt er kennen. Und dann ist das die Konsequenz, die er, Lenin, zieht aus dem schrecklichen Desaster seines Bruders. Mein zweiter Punkt, 20. Mai 1897, Schuschenskoje im Gebiet Krasnojarsk. Muss man lange suchen, bis man das gefunden hat. Wahrscheinlich gibt es das Dorf gar nicht mehr. Ein gottverlassenes Dorf, besteht aus 10 Holzhäusern. Ein Holzhaus gehört einem Bauern, der heißt Syrianow. Da wird dieser Lenin jetzt in die Verbannung geschickt. Der wird nämlich dann 1895, nachdem er bei den Petersburger Aktivitäten, Streikaktivitäten aktiv war, wird jetzt verhaftet, wird nach Verband, Administrativverband, das heißt also nur durch Polizei, UKs und nicht durch einen Gerichtsbeschluss. So ist er dann 3, 4 Jahre in Sibirien. Naja, das war gar nicht so ganz schlecht, diese Zeit. Das war Südsibirien, da ist das Klima noch durchaus erträglich. Hat auch noch geheiratet, der hat sich so eine nette junge Lehrerin geangelt, Frau Krupskaya, hat da in der Verbannung seine Hochzeitsreise da gemacht. Dann hat er Bücher übersetzt, englische Bücher, deutsche Bücher. Dann geht er an ein großes Buchprojekt, das ist eigentlich in meinen Augen eines seiner besten Bücher, die er überhaupt geschrieben hat. Das Buch heißt Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland zur Entstehung des inneren Marktes für die Großindustrie. Es war damals eine große Kontroverse in russischen Gelehrtenkreisen. Kann Russland einen inneren Markt für den Kapitalismus ausbilden oder nicht? Das Buch ist erschienen 1899, nicht unter dem Namen Lenin. Da hat er weit über 100 Pseudonyme gehabt. Das hieß dann Iljin, ist in Petersburg legal durch die Zensur gekommen, weil es erstmal ganz dick ist, das Buch, und ganz viele das hat an die 1000 Seiten, ganz viele Statistiken. Also wer so ein Statistiker ist, der kann das wunderbar Studien machen und dabei auch wunderbar einschlafen. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann lese ich Lenin Statistik und schon kann ich wunderbar schlafen. Das ist Teil einer großen Kontroverse der damaligen Jahre. Kann Russland oder muss Russland den Weg des Kapitalismus gehen? Da sagen die Volkstümler, diese Narodniki, eigentlich eher nein. Russland hat keine Basis dafür, es ist ein Bauernland, 80-85% der Leute leben auf dem Lande. Das russische Dorf ist wenig differenziert, da gibt es also keine großen Unterschiede angeblich zwischen Arm und Reich. Es gibt die berühmte Obschina, diese Dorfgemeinde, also eine sehr spannende Einrichtung, die weit in die Geschichte zurückreicht, die ganzen bäuerlichen Organisationsfragen regelt, wo der Boden auch teilweise öffentliches Eigentum ist, wo die Wälder öffentliches Eigentum sind. Natürlich gibt es auch die Gutsbesitzer, von denen rede ich jetzt nicht. Es gibt diese Selbstorganisation der russischen Dorfgemeinde, die im Winter dann auch Industrieproduktion machen, in den langen, kalten Wintern, wo man auf dem Felde nicht arbeiten kann. Das ist alles kein Kapitalismus, das ist eine sogenannte Volksproduktion. Es gibt also keinen inneren Markt, weil Russland zu arm ist. Jetzt kann man sagen, dann können die Waren exportieren, aber auf dem Weltmarkt werden die auch nicht weiterkommen, weil dann die britischen, die deutschen, die französischen Kapitalisten natürlich dann die russischen Leute wegdrängen würden. Also sowohl im Inneren wie im Äußeren ist ein kapitalistischer Entwicklungsweg für Russland eigentlich nicht möglich. Dagegen gibt es jetzt diese marxistische Generation, die älteren Marxisten wie Plechanow, die jüngeren wie Lenin, die jetzt anhand von statistischem Material durcharbeiten, dass Russland und das russische Dorf sehr wohl in sich differenziert ist. Es gibt da Arm und Reich, es gibt werdende Kapitalisten, die haben vielleicht mehr Arbeitsvieh, größere Felder. Vielleicht saufen sie auch weniger, können sie besser mit ihrem Kapital disponieren. Es gibt viele Faktoren, die dafür Sorge tragen, dass allmählich eine dörfliche Oberschicht sich entfaltet und dann einen inneren Markt bildet. Und ebenso werden auch die Gutsbesitzer kapitalisiert. Die machen dann aus ihren großen Gütern allmählich Geld, pressen natürlich die Bauern aus, aber bauen dafür Mühlen oder Fabriken, Verarbeitungsfabriken, Lebensmittelproduktion, Sonnenblumenproduktion und so weiter. Also landwirtschaftliche Weiterverarbeitung wird dann organisiert. Das ist der erste Schritt zum Kapitalismus. Dann geht es allmählich in die Textilproduktion über, in die Schwerindustrie. Also Russland sei auf dem kapitalistischen Entwicklungsweg. Das ist einerseits bedauerlich, weil die alte Volksproduktion da niederliegt und kaputt gemacht wird. Andererseits gibt es neue Chancen für das werdende russische Proletariat. Die Leute gehen in die Städte, dort können sie vielleicht lesen und schreiben lernen, haben eigenes Geld, sind mobil. Frauen verdienen auch ihr eigenes Geld, sind dann nicht mehr von ihrem Typ abhängig im Dorf, der sie klein hält oder verprügelt. Also eine Proletarierin ist vielleicht, so schreibt auch Lenin in seinem Buch, eine freiere Figur als dann die Bäuerin im hintersibirischen Dorf. Es gibt also Möglichkeiten, sich zu organisieren in gewerkschaftlicher Form, in kultureller Form. Dann lernen die allmählich lesen und schreiben. in Sonntagsschulen beispielsweise und können sich proletarisch organisieren. In der Arbeiterbewegung sei auch eine Kulturbewegung eingeschrieben mit allen ihren Möglichkeiten, den russischen Freiheitskampf weiter zu treiben. Das ist ungefähr der Inhalt dieses Buches, Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Es gibt sogar eine zweite Auflage dann, 1907 ist die erschienen. Da arbeitet Lenin neue Statistiken ein über die Volkszählung von 1897 und macht erstmalig für Russland den Versuch einer Sozialstrukturanalyse. Erstmal nach den Berufsgruppen zählt also alle auf, welche Berufe da sind, wie viel diese ungefähr verdienen und dann zweitens, welchen Stellenwert sie in der ganzen Hierarchie der Gesellschaft haben. Die Oberschichten, die Oberklassen, das ist natürlich die klassische zaristische Bürokratie, die alten Adligen, die Spitzen der Armee und so weiter. Dann geht es runter bis in die Unterklassen und Halbproletarier und Proletarier-Schichten. Also ein erster Versuch, Russland überhaupt mal statistisch zu erfassen und die Möglichkeiten einer Emanzipationsbewegung aus der Sozialstruktur herzuleiten. Also Lenin sagt, wenn man eine Gesellschaft verändern will, dann muss man die erstmal erforschen. Und dann hat er das in einem relativ gelungenen Versuch vorgelegt. Dritte Station, März 1902 in Stuttgart. Da gibt es einen sozialdemokratischen Parteiverlag, Dietz Verlag. Da klingelt der Lenin, ist jetzt in der Emigration, die sibirischen Jahre sind vorbei, er kommt also im Jahre 1900 frei, geht dann in die Emigration oder wird dahin zwangsmäßig gebracht, weil er in Russland nicht frei leben kann, ist dann 5 Jahre in der Emigration von 1900 bis 1905 und dann später nochmal anschließend von 1907 bis 1917, also insgesamt war er 15 Jahre im Ausland. Jetzt sind das seine ersten Auslandsjahre und da klingelt er also bei diesem sozialdemokratischen Verlag und sagt, ich habe ein großes Buch, das ist nicht so dick wie die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, hat 150 Seiten und heißt Was tun? Naja, das Buch wird gedruckt, heute sagt man, ja, ganz berühmtes Buch, das gehört unbedingt zu Lenin mit dazu, damals war es gar nicht so berühmt, war eine Position in der russischen Parteidiskussion. Inzwischen gab es ja eine russische sozialdemokratische Arbeiterpartei, gegründet seit dem Jahre 1898. Also der war in Stuttgart, Dietz Verlag gibt es ja heute noch. Heute gibt es zwei Dietz Verlage. Das war der klassische sozialdemokratische Parteiverlag, Dietz Verlag in Stuttgart. Liefert er sein Manuskript ab. Das fängt auch an mit einem Zitat von Lassalle, ist also ein sozialdemokratisches Buch, ist kein Buch eines Revoluzers oder Anarchisten oder Bombenwerfers, eine Parteianalyse im Rahmen der Diskussionen über Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie hat der Lenin seine Position dargelegt. Das Buch hat eine relativ kleine Auflage gehabt, ist damals gar nicht so berühmt gewesen, war auch billig, 2 Mark hat es gekostet, 1 Rubel. Und ganz bescheidene Auflage. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren ist die erste Auflage gar nicht verkauft worden. Lenin blickt jetzt in der Emigration auf seine Partei. Also was macht die Partei, Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, SDAPR? Einige Jahre schon gegründet, aber Lenin sagt, es gibt zahlreiche Initiativen, Zirkel, Vereinigungen in der Emigration, in Sibirien, hier und da ein Streik, hier eine Parteizeitung. Das geht aber alles nicht gut, das ist sehr kurzlebig, weil die zaristische Autokratie gleich da mit ihrem Polizeistiefel dagegen tritt. Und vieles wird gleich verboten und er sagt, das ist ja alles illegal, was da an Arbeiterbewegung, an Arbeiterimpulsen sich öffentlich macht. Das ist die Diagnose, es passiert sehr viel, aber es gibt viele Zirkel, aber wenig Organisation und wenig Koordination. Es gibt auch nationale Gruppierungen, es gibt eine polnische Sozialdemokratie, Rosa Luxemburg ist da schon die führende Frau, ist das schon seit einigen Jahren. Dann gibt es eine jüdische Arbeiterbewegung, eine georgische, und so weiter und so fort. In Baku ist ein Zentrum der Arbeiterbewegung, also ein aserbaidschanischer. Aber das ist alles nicht koordiniert und jetzt ist die leninische Idee, wir brauchen ein neues Netzwerk, eine neue Partei, die das alles ein bisschen in die Wege leitet, koordiniert, zusammenfasst und zu einem einheitlichen politischen Organismus formt. Dann könnte auch das Klassenbewusstsein sich allmählich entwickeln. Das kommt nämlich nicht, sagt Lenin, anders als sein Bruder, das kommt nicht von alleine. Also das Volk ist nicht a priori, ist nicht von sich aus gleich revolutionär und sozialistisch drauf. Das ist ein langer Prozess des historischen Lernens. Die Arbeiter sind müde nach ihrem 11-stündigen oder 11,5-stündigen Arbeitstag. Dann werden sie auch nicht besonders aufgeklärt von der russisch-orthodoxen Kirche. Dann sind sie analphabetisch, dann werden sie abgelenkt, etwa durch Antisemitismus des Zarenreiches, indem man ihnen sagt, ja, wer ist an eurem Unglück schuld? Das sind natürlich die Juden und die Geldverleiher. Wenn ihr was ändern wollt, dann geht erstmal gegen die vor. Es gibt also viele Hindernisse bei der Entwicklung eines Klassenbewusstseins, sagt Lenin. Und erst durch eine allmähliche neue Struktur einer Partei kann sich dann ein Bewusstsein weiterentwickeln. Und Partei heißt einfach Koordination zwischen der Emigration und den neuen Zentralorganen. Das ist dann die berühmte Iskra, die Parteizeitung, die dann damals aufgebaut wird nach 1900. Das ist der illegale Literaturtransport. Das ist ja alles illegal, da, was da passiert. Die Bücherverteilung, die Schriften, die Flugblätter, alles illegal. Muss aber alles irgendwie organisiert werden. Und diese organisierende, aufklärende Arbeit, das sei die genuine Aufgabe der Sozialdemokratie, die jetzt auch noch gar nicht den Sozialismus als Ziel anvisiert. Das sind ganz bescheidene Ziele. Erstens Entwicklung des... Ich wollte noch wissen, wie viel in der Partei damals waren. Weiß man nicht genau, alles illegal. streng geheim. Hätte man das irgendwie alles aufgeschrieben, dann wäre die Polizei gleich gekommen, hätte 3/4 davon verhaftet. Vielleicht wenige tausend in dem riesigen Reich. Russland hat 130 Millionen Einwohner gehabt um die Jahrhundertwende, also im Jahre 1900. Das waren wenige tausend. Dann in der Revolution von 1905 dann vielleicht sehr viel mehr. Dann geht es auch deutlich wieder zurück. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Also die Parteiziele waren erstmal ganz bescheiden. Entwicklung von Klassenbewusstsein. Dann Etablierung einer demokratischen Republik, also Sturz der zaristischen Autokratie, 8-Stunden-Tag, das klassische Ziel der Arbeiterbewegung, dann Nationalisierung von Grund und Boden, das ist das Bauernprogramm, was da angehängt wird an das Parteiprogramm, und demokratische Wahlen. Also von Kommunismus, Sozialismus und so kein Wort, das ist das klassische Programm einer sozialdemokratischen Partei. Die muss man irgendwie organisieren, da gibt es lange Diskussionen, Zentralismus, ja oder nein, horizontale Organisation, ja oder nein, oder eine Kombination. Also jede Partei steht ja vor einer Organisationsfrage und das Leninsche Prinzip heißt dann demokratischer Zentralismus, das war eigentlich das normale Prinzip einer Partei. Organisation, natürlich aber unter den besonderen Bedingungen der russischen Illegalität. Also die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die war legal, das war allmählich eine Massenpartei, die hat allmählich 1 Million Mitglieder, aber die 2, 3, 4 oder vielleicht maximal 10.000 Leute in der russischen Partei, die konnten sich ja nicht so offen zeigen oder mit normalen Parteilisten operieren. Über dieses Konzept der Organisation gab es eine lange Diskussion. Rosa Luxemburg kritisiert das schon relativ früh in einem kleinen Aufsatz. Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie. Ansonsten hat die immer auch dann mit den Bolschewiki zusammengearbeitet. Werden wir noch gleich hören. In der Schrift Was tun? Ist auch ein interessanter kleiner Absatz. Der heißt die Arbeiterklasse als der Vorkämpfer der Demokratie. Da geht Lenin nochmal vom Klassenbewusstsein aus? Wie kann sich allmählich aus dem Proletariat so eine Bewusstseinsentwicklung, eine kulturelle Selbstfindung herausgearbeitet werden, dass die dann sozialistische Perspektiven allmählich annimmt? Da unterscheidet er zwischen einem trade-unionistischen Bewusstsein, also einem Gewerkschaftsbewusstsein, und einem Klassenbewusstsein. Und ein trade-unionistisches Bewusstsein, im Beispiel England, das ist getragen von einer selbstbewussten Arbeiterklasse. Er nennt auch einen Namen. Robert Knight heißt der, mir im Einzelnen gar nicht weiter bekannt, aber er beschreibt darüber sehr ausführlich, dieser Lenin, der war im Verband der Kesselschmiede, ein führender Mann, so ein richtiger Arbeiterführer der britischen Gewerkschaften. Der wird ausdrücklich gelobt von Lenin, der würde in den Betrieben arbeiten, Teilforderungen stellen, den ökonomischen Kampf weitertreiben, Tageskämpfe organisieren, Streiks organisieren, gegen Aussperrungen vorkämpfen, ein militanter Klassenkämpfer vor Ort in den Betrieben. Muster eines trade-unionistischen Mannes mit dem entsprechenden Bewusstsein, von Lenin hoch bewertet, hoch geschätzt. Dann sagt er aber, das reicht eigentlich noch nicht. Das ist noch erst ein Bewusstsein, was im Betrieb hängen bleibt, für bessere Arbeitsbedingungen kämpft. Wunderbar, brauchen wir dringend, aber das ist noch kein sozialistisches Bewusstsein. Wir brauchen dafür einen anderen Typus von Mensch, einen Volkstribun, der dann diese sozialistischen Ideen auch in der Öffentlichkeit vertritt, der in der Presse was schreibt, der auf öffentlichen Plätzen agitiert, der in allen möglichen Bewegungen aktiv ist. Und dann nennt er einen anderen Namen, den ihr alle kennt. Der Mann, der kommt aus Gießen. Lenin hat Gießen geliebt und hat den Namen über Lenin hat, ich wiederhole, Lenin hat Gießen geliebt und hat wiederholt auf einen Mann abgestellt. Der Name Wilhelm Liebknecht, der fällt bei Lenin immer wieder. Achte mal drauf, wenn er mal rumblättert in der Schrift Was tun, also in dem kleinen Kapitel, ich wiederhole es nochmal, das heißt die Arbeiterklasse als der Vorkämpfer der Demokratie. Über den Wilhelm Liebknecht, also ist der Vater von Karl Liebknecht, der ist dann sehr aktiv als Student schon. Dieser Wilhelm Liebknecht studiert in Marburg, wird dann relegiert, weil er sich solidarisiert mit einem politischen Gefangenen, der im Marburger Schloss schmachtet. Der wird dann in die Emigration getrieben, wird dann sehr aktiv in der 1848er Revolution, wird dann aus der Schweiz auch wieder rausgeschmissen, emigriert nach London, lernt Marx und Engels näher kennen, steht mit dem in ganz engem Kontakt, kann dann 1862 in das Deutsche Reich zurückkehren. Das heißt, das Deutsche Reich hat es ja noch gar nicht gegeben, also in Preußenstaat zurückkehren, organisiert dann allmählich hier die Arbeiterbewegung, und das sind dann die sogenannten Eisenacher 1869, also Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die hier maßgeblich mit Wilhelm Liebknechts Impuls groß wird, allmählich zu einer Massenpartei wird. Und der stirbt dann in Berlin, also ein anerkannter großer Führer der Sozialdemokratie. Angeblich sind bei seinem Begräbnis 150.000 Proletarier hinter seinem Sarg hergelaufen, liegt also in Berlin begraben. Und der wird von Lenin als ein Volkstribun beschrieben, der diesen Schritt zum politischen, denn das nennt Lenin auch, zum sozialdemokratisch-politischen Klassenbewusstsein nachvollziehen kann. Also fleißig Wilhelm Liebknecht lesen, das ist eine sehr interessante Figur. Der hat auch sehr, sehr, sehr stark gelitten für seine Position. Der saß 2 Jahre im Gefängnis, in Festungshaft, weil er gegen den Krieg war, gegen den Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Und gerade deshalb ist sein Prestige gestiegen, er hat immer wieder die Position der alten Sozialdemokratie hochgehalten und war dann ein Führer des Proletariats, ein guter Redner, ein Organisator, war immer wieder gegen den Krieg, ist dann gestorben im Jahre 1900, wo schon der nächste Krieg wieder organisiert wurde, in dem Fall gegen China. Das war der Krieg der alliierten imperialistischen Mächte gegen China, und einer der letzten Artikel, die Wilhelm Liebknecht dann geschrieben hat, ging zu diesem Thema. beginnen die Trauerfeierlichkeiten. Der Karl Liebknecht geht in das Sterbehaus seines Vaters, findet dort das Manuskript gegen die Intervention der imperialistischen Mächte in China und hält dann dieses Referat, was sein Vater nicht mehr halten kann. Also quasi so eine Art von Staffelübergabe von Wilhelm Liebknecht zu Karl Liebknecht im Jahre 1900. Das hat alles der Lenin angedeutet, auch in dieser Schrift Was tun. Mein nächster Punkt geht auch zu dem Thema wieder Krieg und Frieden. August 1907 in Stuttgart. Also jetzt schon wieder in Stuttgart, auf dem Kongress der Zweiten Internationale. Das war erstmal im Wesentlichen ein Antikriegskongress. Der Imperialismus hat da schon wieder hochgerüstet. Es gab in Marokko Krisen und Kriege, es gab auf dem Balkan Kriege, es gab neue Waffensysteme. Eine wunderbare Waffe wird neu erfunden, das Maschinengewehr. Und es drohen allgemeine große Konflikte aufgrund dieser Hochrüstung jener Zeit. Jetzt dagegen will diese internationale Sozialdemokratie aufstehen auf diesem Stuttgarter Kongress. Es gibt eine Resolution für den Frieden, die der alte August Bebel, also ein Freund von Wilhelm Liebknecht, hält. Der Bebel macht das ein bisschen allgemein. Der sagt, ja, der Kapitalismus, der birgt in sich immer die Gefahr des Krieges. Das Proletariat ist immer das erste Opfer des Krieges, muss sich deshalb dagegen wehren. Aber wie und wo und mit welcher Methode, das ließ er dann offen. Und dann gibt es eine Koalition von jüngeren Leuten, die diese Bebel-Resolution verschärft. Und das ist dann einerseits Rosa Luxemburg von der kleinen polnischen Partei, die heißt SDKPIL, also Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen. Und dann Lenin von Seiten der Sozialdemokratie Russlands, Bolschewiki, das ist die Mehrheitsfraktion. Und drittens Juli Martow, der Führer der Menschewiki, also die Partei war gespalten seit 1903. Unabhängig von diesen ganzen Spaltereien war eine einheitliche Position in dieser Friedensfrage formuliert worden, als Verschärfung der Bebelschen Resolution. Das sind wesentliche Sätze, die ich zitieren darf. Die drei Autoren, die sagen, wir müssen die subjektive Seite stärker in den Vordergrund schieben. Was kann das Proletariat, was muss das Proletariat machen gegen den Krieg und die Kriegsgefahr? Und da wird dann reinformuliert in diese Resolution, droht der Ausbruch eines Krieges, so sind in den beteiligten Ländern die Arbeiter und ihre parlamentarischen Vertreter verpflichtet, alles aufzubieten, um den Ausbruch des Krieges durch Anwendung entsprechender Mittel zu verhindern, die sich je nach der Verschärfung des Klassenkampfes und der allgemeinen politischen Situation naturgemäß ändern und steigern. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, sind sie verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, um die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur politischen Aufrüttelung der Volksschichten und zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen. Also eine dezidierte Antikriegsposition, die hier diese Bebelsche Position radikalisiert und das Proletariat auffordert und die Parteien verpflichtet, direkte Aktionen gegen den Krieg vorzunehmen. Also eine sehr weitsichtige, eine sehr militante Position. Sieben Jahre vor dem Jahre 1914. Meine fünfte Etappe, Mai 1913, Paronin. Ja, da müssen wir wieder mal bei Google Earth nachgucken, wo Paronin liegt, also auch ein gottverlassenes Nest in Polen, in Südpolen. Polen gab es damals nicht als Staat, das ist also österreichisch Polen, österreichisch besetzt, Westgalizien. naja, am Fuße der Tatra, Zakopane ist ein bekannterer Ort, ein Kurort, der war dem Lenin zu teuer. Lenin hat in seinem Leben nie richtig Geld gehabt. Zieht er also in sein kleines Dorf Paronin. Damals gibt es auch schon eine Parteizeitung, die heißt auch schon Pravda. Da erscheint dann ein kleiner Artikel mit der Signatur F. Der Lenin, das ist also auch eins seiner Pseudonyme, einfach F. Und man wusste erst jahrzehntelang gar nicht, dass das Lenin war. Man hat immer rumgerätselt, wer das wohl geschrieben habe. Das war dann aber Lenin, weil man das mal aus seiner Handschrift gefunden hat. Ein ganz anderes Thema. Die Überschrift heißt Das Erwachen Asiens. Also Lenin lenkt jetzt den Blick nach auch diesen internationalen Konferenzen, der Internationale, den Blick auf den, heute würden wir sagen, den globalen Süden, also auf die Länder, die kolonial ausgebeutet sind, Indien, China, Indonesien, Iran. Da ist ein großer Aufruhr gegen die Kolonialherrschaft zu spüren in allerersten Ansätzen. Ich habe auch schon gesprochen von dem Krieg gegen China. Da gibt es also auch eine antiimperialistische Bewegung in China im Jahre 1900, die dann ganz blutig niedergemacht wird. Aber es gibt Unruhe in diesen ganzen Ländern. Und interessant für die europäische Arbeiterbewegung sei, so sagt dann Lenin, Bündnisbeziehungen mit diesen neuen Bewegungen irgendwie in die Wege zu leiten. Der Artikel ist sehr kurz, besteht also im Grunde einer Zeitungsseite, aber sehr klug geschrieben. Darf ich ein bisschen was daraus vorlesen, weil das ein ganz neuer Impuls war, den die Zweite Internationale vor dem Ersten Weltkrieg kaum jemals gehabt hat. Das war eine europäische Internationale. Aber Lenin sagt, dass Europa ist nicht der Nabel der Welt. Es gibt ganz andere große, riesige Länder, Indien, China und so weiter, die ja allmählich auch in die Weltpolitik eingreifen wollen, im antiimperialistischen Sinne. Insofern seien sie Bündnispartner des europäischen Proletariats, weil es ja gegen denselben Gegner geht. Das geht gegen die imperialistische herrschende Klasse mit ihrem Militarismus, die im Inneren das Proletariat mehr oder weniger unterdrückt und im Äußeren dann die ganzen Kolonialkriege führt. Und auch demokratische Länder wie Belgien, Holland und so weiter, England, sind damals zutiefst verstrickt in koloniale Gräueltaten, die hier der Lenin auch öffentlich macht. Ich lese zwei oder einige Zeilen vor. Galt China nicht noch vor kurzem als Musterbeispiel eines Landes jahrhundertealter völliger Stagnation? Das ist eine alte Theorie über chinesische Geschichte. Alles stagnativ, die kommen nie weiter. Die rauchen dann alle ihre Opiumpfeifen schon seit 500 Jahren. Und liegen auf dem Sofa, gehen da beten oder liegen zu Füßen von ihrem Kaiser, rühren sich nicht. Lenin sagt, die rühren sich. Galt China nicht noch vor kurzem als Musterbeispiel eines Landes jahrhundertealter völliger Stagnation? Jetzt aber brodelt in China das politische Leben, erfalten sich stürmisch die gesellschaftliche Bewegung und der demokratische Aufschwung. Nach der russischen Bewegung des Jahres 1905, da war ja so die erste russische Revolution, hat die demokratische Revolution ganz Asien erfasst, die Türkei, Persien, China. In Britisch-Indien geht es immer stärker. Interessant ist es, dass die revolutionär-demokratische Bewegung jetzt auch Holländisch-Indien, was ist das? Indonesien, Holländisch-Indien, die Insel Java und andere holländische Kolonien mit einer Bevölkerung von insgesamt 40 Millionen Menschen erfasst hat. Holland hat damals 6, 7, 8 Millionen. Die Träger dieser demokratischen Bewegung sind erstmals die Volksmassen auf Java, unter denen eine nationale Bewegung im Zeichen des Islams erwacht ist. Der Islam meldet sich als Zeichen der Befreiung von dem Imperialismus. Zweitens hat der Kapitalismus eine einheimische Intelligenz aus akklimatisierten Europäern geschaffen, die für die Unabhängigkeit Holländisch-Indiens eintreten. Drittens hat die ziemlich zahlreiche chinesische Bevölkerung auf Java und den anderen Inseln die revolutionäre Bewegung aus ihrer Heimat hierher getragen. Der holländische Marxist Van Ravesteyn, der dieses Erwachen Holländisch-Indiens schildert, weist darauf hin, dass der eingewurzelte Despotismus, also der einheimische, der eingewurzelte Despotismus und die Willkürherrschaft der holländischen Regierung jetzt bei den Massen der einheimischen Bevölkerung auf entschiedenen Widerstand und Protest stoßen. Also sehr interessant. Der Blick wird gelenkt auf ein ganz anderes Problem, auf ganz andere Weltteile. Damit hat man gesagt, auf den Osten, naja, heute sagen wir auf den globalen Süden. Es gibt neue Kooperationssuche, sagt Lenin. Wir haben ja denselben Gegner, das sind die Imperialisten, die sowohl im Inneren wie im Äußeren aktiv sind. Und diese Ideen sollten dann einige Jahre später bei der dritten Internationale, die ja dann 1919 in Moskau gegründet wird, eine maßgebliche Rolle spielen. Also hier ein interessanter Blick, den der Lenin als einer der ganz wenigen Autoren der zweiten Internationale der Richtung Osten oder Richtung Süden, globalen Süden lenkt. Mein Punkt 6, 1. August 1914, wieder Paronin, also der Lenin hängt immer noch in Paronin. Warum? Naja, das ist österreichisch-Polen, das liegt nicht weit weg von Russisch-Polen. Da kann man ja die ganze Parteiliteratur über die Grenze schmuggeln. Das liegt ja näher an Russland. Außerdem hat er immer noch kein Geld, dieser Lenin. Ist da gerne in dem polnischen Dorf, was nicht so teuer ist. Liest er eines Tages die Tageszeitung, 1. August 1914, Kriegserklärung Deutschlands an Russland. Beginn des Krieges als Weltkrieg. Früher war das ja so ein Balkangeplänkel, Serbien und weiß ich was alles, Bosnien-Herzegowina, irgendwelche lokalen Konflikte, auf einmal ist ein Weltkrieg. Kriegserklärung des großen Deutschen Reiches an Russland. Da gehen dann einige Revolutionäre in Russland oder Sozialdemokraten spazieren. Sinowjew, der spätere Chef der dritten Internationale, Lenin, einige andere, unterhalten sich, was passiert jetzt? Wird die deutsche Sozialdemokratie zulassen, dass der Krieg beginnt? Wird sie die Kriegskredite bewilligen, ja oder nein? Lenin sagt nein, nie und nimmer. Die große Tradition der deutschen Arbeiterbewegung steht dagegen. Bebel, Wilhelm Liebknecht, die ganzen Friedensresolutionen, Stuttgarter Erklärung von 1907, da steht alles dagegen. Sinowjew ist skeptischer, sagt, da gibt es inzwischen eine eigene Parteibürokratie, es gibt einen rechten Flügel. Der Friedrich Ebert, der ist schon ein ganz anderer Typ als Parteichef, Parteiführer, als August Bebel. Sinowjew sagt, die werden umkippen. Leider hat Sinowjew recht gehabt, Lenin nicht. Der Krieg ist also da. Fast alle Parteien der Zweiten Internationale stellen sich hinter ihre nationalen Regierungen. Zwei bedeutende Ausnahmen, das ist die russische Partei, russische sozialdemokratische Partei, die gegen die Kriegskredite stimmt, da werden auch die Leute gleich verhaftet und dann nach Sibirien geschleppt. Zweitens die serbische sozialdemokratische Partei, die auch gegen den Krieg ist. Bedeutende russische Sozialdemokraten sind aber auch für den Krieg. Der große Plechanow beispielsweise, Axelrod, diese allererste Generation der Marxisten, die sehr wohl auf Seite der zaristischen Regierung, die sagen, wir sind ja in Russland angegriffen worden. Angegriffen haben wir die Deutschen. Wir müssen uns verteidigen. Wir sind auf der richtigen Seite, wenn wir das Zarenreich gegenüber allen Angriffen von außen verteidigen. Eine Position, die sehr wohl auch von Teilen der russischen Sozialdemokratie befürwortet wurde. Von Lenin aber nicht. Lenin ist vom ersten Tag an Kriegsgegner. Wird dann auch ausgewiesen aus Österreichisch-Polen, kommt dann in die Schweiz und ist dann in den nächsten Jahren bis zum Jahre 17 entweder in Zürich oder in Bern oder in Genf da tätig, macht da weiter mit seiner Antikriegsagitation, hält also Vorträge, sagt, das ist ein imperialistischer Krieg, das ist auf keiner Seite ein gerechter Krieg, weder auf der deutschen noch auf der französischen noch auf der russischen. Wir müssen uns prinzipiell gegen den Krieg stellen als einem imperialistischen Krieg. Wir brauchen noch eine neue internationale, weil die alte zusammengebrochen ist. Muss alles neu organisiert werden. Dann gibt es die ersten Versuche, das zu organisieren. Es gibt Antikriegskonferenzen, erstens in Zimmerwald, das ist auch ein kleines, gottverlassenes Dorf. Also irgendwie hat der Lenin da in Dörfern Deutschlands gelebt. Also Zimmerwald, das ist eher ein gottverlassenes Dorf, nicht weit weg von Bern. Da treffen sich dann europäische Kriegsgegner im Jahre 1915. Das ist ein relativ kleiner zusammen, ein kleines Zusammentreffen. Wenn ich mich hier in der Runde umschaue, waren es, glaube ich, weniger als hier in dem Saal sind. Also die ganze europäische Antikriegsopposition, die hat da ihre Vertreter hingeschickt. Das waren 38 Vertretern aus 12 Ländern, also ungefähr genauso viel wie hier im Saal. Relativ kümmerliche Einrichtung, diese ganze Kriegsbewegung. Kriegsgegner waren in der absoluten Minderheit, konnten sich nur in der Schweiz dann äußern, als in einem neutralen Staat. Viele Kriegsgegner kamen ja auch gar nicht dahin. Der Karl Liebknecht saß entweder schon im Gefängnis oder stand unter Aufsicht, kam nicht raus. Eine damals bekannte deutsche Frau ist da gewesen, Bertha Thalheimer, die Frau von, oder Schwester von dem Theoretiker Thalheimer. August Thalheimer. Na, die machen eine Antikriegsresolution. Lenin versucht das nochmal zu verschärfen, ähnlich wie in Stuttgart 1907. Er sagt, wir müssen für eine Niederlage der eigenen Regierung eintreten. Der imperialistische Krieg muss in einen Bürgerkrieg, also einen Klassenkrieg, umgewandelt werden, damit der Krieg endlich mal überhaupt ausgerottet wird von seinen Grundlagen her. Wir brauchen einen radikalen Bruch mit den Kriegsbefürwortern. Wir brauchen eine neue internationale. Dafür hat er überhaupt keine Mehrheit bekommen. Das waren nur 8 Stimmen für den Lenin. Also in der Minderheit der Kriegsgegner war der Lenin noch mal in der kleinen Minderheit. Das waren gerade 8. Ja, dann geht es in einem zweiten Durchlauf im nächsten Jahr. Das ist der 1916 nach Kiental. Das ist auch wieder so ein gottverlassenes Nest. Da hat man jetzt nicht 38 Vertreter, das waren, glaube ich, inzwischen 42 statt 38. Also das war auch kein großer Erfolg. Die zweite Antikriegskonferenz von Kiental. 43, jetzt habe ich die Zahl, also eine Steigerung von 38 auf 43, also auch kein bedeutender Zugang. Das sage ich auch nur, um die Leute zu trösten, die immer in kleinen Friedensgruppen aktiv sind. Also in Marburg gibt es eine kleine Gruppe, Nein zum Krieg, sind aber noch kleiner als hier die Leute in Kiental und Zimmerwald. Trotzdem versuchen wir unverdrossen auch gegen diesen Krieg zu arbeiten. Was macht Lenin jetzt angesichts der Situation, dass die praktische Antikriegsarbeit organisatorisch keine großen Früchte zeitigt? Was macht er? Er geht in die Bibliotheken, er forscht. Er lobt die Schweizer Bibliotheken, ihre vorzügliche Organisation. Dort konnte man zum Beispiel per Post konnte man Bücher bestellen und die dann wieder hinschicken, also Fernleihe per Post. Führt Lenin übrigens nachher ein paar Jahre später in Russland auch ein. Was studiert der Lenin? Der studiert, kommt keiner drauf, Philosophie. Alte Bücher aus der alten griechischen Tradition kamen da heraus, zum Beispiel von einem alten bärtigen Philosophen Heraklit. Ja, das ist so der Urvater der europäischen Philosophie. Das ist der Mann, der sagt, man kann nicht zweimal in dasselbe Wasser gehen, in denselben Fluss springen. Und die zentrale Kategorie, sagt dann der Heraklit, in der Philosophie ist also nicht das Sein, ist nicht die Statik, ist nicht das So-Sein, das ist das Werden, das ist die Veränderung, das ist die Dynamik. Also am Anfang des dynamischen Denkens in der europäischen Philosophiegeschichte steht dieser Heraklit. Das hat den Lenin irgendwie interessiert, diese dynamischen Kategorien nachzuvollziehen. Den zweiten Typ, den er da aus der Versenkung holt, der hat auch so einen langen Bart, das Aristoteles. Naja, das ist ein anderer Typ, der also auch einer von diesen Griechen, der sagt, es gibt dann nicht nur die Wirklichkeit der Dinge oder der Gesellschaft, der Polis, es gibt auch die Möglichkeit. Also jede Wirklichkeit steht in einem Möglichkeitsraum. Das heißt also, jede Wirklichkeit kann sich auch verändern in Richtung der Kategorie der Möglichkeit. Also auch ein dynamisches Denken, kein statisches. Das hat den Lenin auch interessiert. Er hat seitenweise diesen Aristoteles exerpiert. Den dritten Typ, den er da rauskramt, der hat aber keinen Bart, das ist der Hegel, also ein deutscher Philosoph. Naja, das ist der Vater der Dialektik, der übrigens den Heraklit hochgeschätzt hat. Das dynamische Denken, das war auch die Grundlage der Hegelschen Dialektik. Also der Hegel sagt, die Wirklichkeit ändert sich dauernd und der Denkprozess muss sich der angleichen, indem auch dynamische, bewegliche Kategorien, dialektische Kategorien sich denen annähern. Also hier ist auch im Zentrum des Denkens ist die Veränderung. Und das hat den Lenin interessiert. Was hat sich denn geändert? Geändert hat sich vor allem der Weltkrieg. Das ist eine völlig andere Gesellschaft geworden. Der europäische Kapitalismus, früher war der friedlich und war wunderbar. Die Leute haben allmählich sich vielleicht ein gutes Leben erhofft. Jetzt ist schon das zweite, dritte Jahr ein Massenschlachten mitten in den sogenannten zivilisierten Ländern. Millionen, Abermillionen von Toten. Es gibt die wunderbarsten Erfindungen, die dann eingesetzt werden, neue Granaten, das Giftgas, die besten Chemiker, später Nobelpreisträger, machen die tollsten Erfindungen, wie man den anderen Leuten vergasen kann. Eine ganz großartige Erfindung hier in Deutschland. Also es hat sich was verändert. Und was hat sich geändert, sagt Lenin? Ja, dass der ganze Charakter des Kapitalismus, der muss also auch jetzt mit Kategorien der Veränderung erforscht werden. Und das ist dann seine Schrift über den Imperialismus. Die arbeitet er durch, ein gewaltiges Literaturprogramm absolviert er da, ist auch jetzt erforscht worden. Es gibt eine neue Ausgabe von der Imperialismus-Schrift, also geschrieben 1916, im dritten Kriegsjahr. Da sagt er, ja, der hat sich auch grundlegend geändert. Von dem Kapitalismus der freien Konkurrenz, dann über die Monopolbildung, den Kapitalexport, das Finanzkapital, die Kolonien, die Kolonialkriege, die Bestialitäten in den Kolonien, verschärfte Unterdrückung der Arbeiterklasse, ein ganzes System voller verschiedener Kettenglieder, die sich zu einer neuen Wirklichkeit barbarischster Art entwickelt hat. Also hier kommen dem Lenin, glaube ich, diese philosophischen Kategorien sehr zugute, diese Dynamik der Gesellschaft, der modernen Wirtschaft hin zum Imperialismus nachvollziehen. Das muss auch nicht immer so weitergehen mit dem Imperialismus, sagt Lenin. Das kann auch mal irgendwie brechen. Also irgendwie muss jeder Krieg mal aufhören, wenn genug Millionen Tote unter der Erde liegen. Wann, wo, weiß man nicht genau, sagt Lenin. Eher ist er skeptisch. Der hält einen Vortrag am 22. Januar 1970 in Zürich, Volkshaus Zürich, in deutscher Sprache, vor Schweizer jungen Arbeitern, sagt er, wir, die Alten, und er so alt war er noch gar nicht, aber hat er kaum noch Haare gehabt, wir, die Alten, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe dieser kommenden Revolution nicht erleben. Aber ich hoffe, dass die Jugendlichen, die in der sozialistischen Bewegung der Schweiz und der ganzen Welt arbeiten, das Glück haben werden, in der kommenden proletarischen Revolution zu kämpfen und auch zu siegen. Also ihr habt vielleicht mal das Glück, die proletarische Revolution zu erleben, aber wir Alten, wir schaffen das nicht mehr. Dann ist er wahrscheinlich gleich wieder in seine Bibliothek gegangen, um weiter zu forschen und macht das ein paar Tage weiter. Dann kommt er raus, dann will er irgendwo was essen in der Kantine und stößt dann seinen Nachbar an und so, hast du gehört, in Russland ist Revolution. Da hat er sich der Lenin auch gewundert, hat also nicht geahnt, dass in Russland was Grundlegendes passiert ist. Ja, dann gibt es natürlich die Frage, wie komme ich jetzt nach Russland rein? Das ist die berühmte Frage nach dem versiegelten Zug, der gar nicht versiegelt war, gar nicht plombiert war. gehe ich jetzt nicht drauf ein. Jedenfalls ist er dann in Russland. Und deshalb ist mein nächstes Datum 16. April 1917, Petrograd, das ist jetzt der Name der Hauptstadt, schreibt Lenin einen Artikel über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution. Das sind die berühmten April-Thesen. Die haben den großen Vorteil, dass sie ganz knapp sind, also zwei Seiten. Also ich empfehle hier nur kurze Artikel, weil man die dann auch lesen kann. Also sehr, sehr interessante Artikel über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution. Warum interessant? Weil er hier diese dynamischen Kategorien anwendet. Das wichtigste Wort in diesem, der wichtigste zentrale Begriff, ist ein dialektischer Begriff, der heißt Perichod. Das heißt Übergang, Transformation, Veränderung. Im Russischen heißt das auch eine Furt, also über einen Fluss muss man irgendwie damit durchkommen. Früher gab es keine Brücken. Heißt Perichod, heißt die Suche nach einer Furt, einem Übergang, nach einem Durchgang, wo man da ein bisschen weiterkommen kann. Das muss man irgendwie suchen, erforschen. Das heißt alles Perichod. Und das ist ein dialektischer Begriff, weil diese ganze Suchbewegung und dynamische Bewegung der Revolution markieren soll. Lenin sagt nämlich, die Revolution ist noch gar nicht am Ende, die ist eher am Anfang. Also es gibt eine neue Regierung, der Zar ist jetzt gestürzt, wurde vom Thron geschasst. Es gibt eine neue Regierung, aber das ist nicht das Ende der Revolution. Es gibt nämlich zwei Regierungen. Es gibt die provisorische Regierung und dann die Sowjetregierung. So wird eine ganz neue Einrichtung, die gab es schon mal rudimentär im Jahre 1905 in der Revolution. Jetzt entstehen sie aber neu. Arbeiterorganisation, übrigens von Frauen erfunden im Jahre 1905, aus Streikkomitees entstanden, aus Textilfabriken im Moskauer Textilrevier. Da gibt es dann Komitees der einzelnen streikenden Arbeiterinnen, im Textilbereich waren vor allem Arbeiterinnen tätig. Die bilden so einen Streikausschuss, um das Ganze ein bisschen zu koordinieren, sich gegenseitig zu helfen, zu informieren. Und da sagen sie, ja, wir sind eine rudimentäre Machtorganisation. Neben dem Magistrat sind wir ein eigener Rat, Sowjet. Das gibt es also jetzt auch im großen Maßstab in der Hauptstadt, 1917, Rat der Arbeiterdeputierten. Sagt Lenin, ja, da können ja Machtverschiebungen passieren, weil es auch ein ganz neuer Staatstypus ist. Das ist ein Arbeiterstaat oder kann auch wieder zurückgerufen werden. Die fahren auch nicht dauernd Dienstwagen oder haben große Privilegien oder laufen alle mit Schlips und Kragen rum. Das sind normale Leute, die wollen sich selber organisieren, die sich selber mobilisieren, unterstützen. Also das seien die Rudimente einer Arbeiterrepublik. Und dann werden wir sehen, ob der nicht allmählich einen Machtzuwachs erhalten kann. Also ein Perichod, ein Übergang von der Macht seitens der provisorischen Regierung zu diesen anderen Strukturen. Ebenso könnte das sein bei der Friedensfrage. Jetzt haben ja viele gesagt, jetzt können wir endlich mal loslegen mit dem Krieg, weil wir den schrecklichen Zaren nicht mehr haben. Russland ist eine freie Republik im Verbund mit anderen Republiken, mit den USA, die jetzt in den Krieg eintreten 1917, mit dem demokratischen England, mit dem republikanischen Frankreich, einen demokratischen Krieg gegen die Pickelhauben des Kaiser Wilhelm. Die fortschrittlichste Position ist jetzt die russische. Jetzt können wir endlich mal den richtigen Krieg führen. Das war dann das Programm der provisorischen Regierung. Lenin sagt, das kann sich ja auch ändern, muss nicht ändern. Russland muss dringend aus dem Krieg raus. Russland liegt am Boden. Russland hat schon 2,5 Millionen Tote, an die 5 Millionen Verwundete und Kriegskrüppel. Viele Kriegsblinde durch das Giftgas blind gemacht. Und Russland muss aus dem Krieg raus. Und da gibt es also jetzt Soldatenkomitees, Friedenskomitees, die das irgendwie von der Basis her versuchen. Hier kann also auch ein Übergang stattfinden. Weiteres Beispiel, die Betriebskomitees. Na, das sind die kapitalistischen Fabriken. Da kennen wir oben der Kapitalist, dann der Finanzbeamte, dann die ganze Hierarchie. Kriegsproduktion gibt große Kriegsgewinne. Arbeiter leiden noch mehr als früher unter dieser Kriegsproduktion. Die schafft ja keine positiven Werte, sagt Lenin. Und es gibt dann neue Einrichtungen, Betriebskomitees. Da kann auch in der Eigentumsstruktur kann sich auch was verändern. Perichot, Übergang der alten Strukturen zu neuen Selbstverwaltungsstrukturen. Alte Eigentumstitel sterben allmählich ab vielleicht durch Streikbewegung, durch Initiativen von unten. Dann kann sich vielleicht etwas dort auch verändern. Ebenso wie in der Landfrage, Bauern, die setzen sich auch in allmählichen Bewegung. Also in der Februarrevolution waren die noch nicht zu spüren, aber sie sind ja da. Da gibt es ganz kleine Schritte, Schritt für Schritt weiterzukommen, Gutsland zu erobern oder das Holz abzuhacken, was im Wald des Gutsherrn steht. Also viele Möglichkeiten, sich allmählich Land anzueignen. Und dann wäre das langfristig der Übergang vom Gutsland zum Bauernland, also eine Bauernrevolution. Und dann ist in der Tat der ganze Revolutionsprozess durch diese verschiedenen Typen von Revolution gekennzeichnet. Eine Friedensrevolution, eine Arbeiterrevolution, eine Bauernrevolution. Manchmal waren ja diese drei Revolutionen auch eng miteinander verzahnt, weil viele Arbeiter waren ja ehemalige Bauern und viele Soldaten waren auch ehemalige Arbeiter und so weiter. Also das sind große Berührungsflächen dieser Revolutionen. Und irgendwie haben die dann im Oktober das realisiert, was der Lenin mit diesen dynamischen Begriffen gemeint hat. Übergang zu neuen Machtstrukturen in Staat und Gesellschaft und Landwirtschaft. Also da gab es wahrscheinlich doch eine relative Mehrheit in den Hauptstädten, an den Fronten, bei den Soldaten. Nicht bei allen Soldaten, aber bei den wesentlichen Regimentern eine positive Entwicklung für die Oktoberrevolution, die war sehr wohl möglich. Und das zentrale Dokument der Oktoberrevolution ist dann in meinen Augen das Dekret über den Frieden. Zentrales Dokument von allerhöchstem Wert bis heute. Erstmal hat es historisch Schlussstrich gezogen unter diesen Massenschlachten des Ersten Weltkriegs. Die Arbeiter- und Bauernregierung, die durch die Revolution vom 24. Oktober geschaffen wurde und sich auf die Sowjets, das sind die neuen Machtorgane, Sowjets der Arbeiter, Soldaten und Bauerndeputierten stützt, schlägt allen kriegführenden Völkern und ihren Regierungen, also erstens Völker, dann kommen die Regierungen, vor, sofort Verhandlungen über einen gerechten demokratischen Frieden zu beginnen. Die Regierung Russlands schlägt allen kriegführenden Völkern vor, unverzüglich einen solchen Frieden zu schließen, wobei sie sich bereit erklärt, sofort ohne die geringste Verzögerung alle entscheidenden Schritte zu unternehmen. Also es geht um einen gerechten demokratischen Frieden, der allgemein angeboten wird, über Funk. Die hatten irgendwie noch so ein Funkgerät da, geht das in die ganze Welt hinein. Das wurde also angeboten an alle Regierungen jeglicher Couleur, darüber nachzudenken, ob nicht ein sofortiger Waffenstillstand besser sei als eine Fortführung des Krieges. Man kann dann verhandeln, man kann lange verhandeln, wochenlang, monatelang besser verhandeln als schießen. Naja, das wäre natürlich eine Devise, die aktuell ist, wenn ich eine Empfehlung aussprechen dürfte an die Regierung erstens Russland, zweitens der Ukraine, drittens der NATO-Staaten, würde ich sagen, lest fleißig dieses Dekret über den Frieden. Verhandeln ist besser als schießen. Natürlich gibt es kontroverse Punkte. Weiß ich genau, dass das nicht so schnell zu einer Einigung kommen kann, weil es konträre Interessenlagen gibt. Aber verhandeln ist immer noch besser als schießen. Man kann ja 5 Jahre lang verhandeln. Immer noch besser als weitere Massaker an den Fronten und im Hinterland. Mein vorletzter Punkt, ich komme gleich zu Ende. 30. August 1918, Michelson-Werke in Moskau. Jetzt haben wir schon die Revolution, das August 18. Der Lenin hält irgendwelche Reden da in Moskau. Ein schweres Jahr, das erste Jahr der Revolution, weil die Deutschen die Ukraine ausgeraubt haben. Das Getreide fehlt. Moskau war jetzt angewiesen auf Getreide aus dem Süden. Das fällt jetzt weg. Arbeiter hungern allmählich. Lenin hält seine Rede dort. Arbeiter fragen, wo ist das Brot? Gib endlich Brot, sonst können wir die Revolution nicht fortführen. Es gibt Unzufriedenheit auch bei anderen Parteien, bei den Sozialrevolutionären zum Beispiel, die erstmal auch in Koalition waren mit den Bolschewiki. Dann kommt nach der Rede kommt eine junge Frau dann auf den Lenin zu, sagt, ich habe da noch eine Frage, holt sie eine Pistole raus und schießt den nieder. Attentat auf Lenin, dann wird er schwer verletzt, also irgendwie in die Schulter und in die Lunge. Liegt er gleich nieder in seinem eigenen Blut. Also ein Attentat, was den Anlass geben sollte für weitere Aufstände. Die waren auch geplant, teilweise auch realisiert. Revolution in höchster Not. Maßnahmen und Gegenmaßnahmen. Es gibt dann Erschießungen, Gefangennahmen, Verhaftungen. Sogenannten roten Terror, sogenannten weißen Terror. Das ist jetzt die zugespitzte Lage, die dann im Sommer 18 sich völlig anders gestellt hat als Ende 17. Also innerhalb kurzer Zeit ist das umgeschlagen. Gewalt herrscht dort. In Russland selber Kampf um das Getreide. Wie können wir die nördlichen Städte ernähren, wenn kein Getreide da ist? Arbeiter rebellieren. Es gibt dann einen Zugriff auf die Getreidevorräte. Also quasi eine Getreidediktatur der Stadt über das Land. Das leitet er dann über zum Kriegskommunismus. Der ist dann zu datieren bis zu den Jahren 2021. Trotzdem siegt die Rote Armee, weil es dann auch eine Kooperation gab zwischen Arbeitern, Bauern, Unterklassen. Irgendwie musste diese Armee dann doch große Ressourcen gehabt haben, um sich gegenüber den Interventionsmächten, von denen es eine ganze Menge gab, also das war England, das war USA, Deutschland, in der Ukraine habe ich schon gesagt, Japan und so weiter und so fort. Also das waren schon große und reiche und mächtige Länder, die jetzt diese Revolution im Keim austreten wollten. Ist aber letztlich auch durch die Kooperationsbeziehungen zwischen Arbeitern und Bauern nicht gelungen. Letzter Punkt, dann höre ich auf. 6. Januar 1923, Gorki bei Moskau, also Gorki ist der Name von, wieder mal einem kleinen Dorf, bei Moskau, jetzt haben wir schon das Jahr 23. Zwei Jahre schon neuer ökonomischer Politik, also eine völlig neue Wende, wieder Perichot, eine neue Wende zu einer anderen Agrarpolitik. Die Bauern können jetzt ihr Getreide eher behalten, nachdem sie eine Steuer bezahlt haben. Die Märkte blühen allmählich auf, es geht allmählich wieder aufwärts, endlich mal nach den ganzen Not- und Hungerjahren. Lenin freut sich darüber, dass dann diese Impulse allmählich, diesem neuen Marktimpulse allmählich zum Tragen kommen, ist aber auf der anderen Seite tief besorgt. Es gibt neue Bürokratie, es gibt alte Bürokratie, es gibt eine Parteihierarchie, es gibt einen neuen Generalsekretär, Stalin seit 1922, von dem weiß man auch nicht genau, ob er alles seine Macht recht und demokratisch gebrauchen würde. Korruption, alle möglichen Krankheiten, die aus langen historischen Jahrhunderten weitergeschleppt werden. Dann kann Lenin noch einige Diktate machen, bevor ihn dann sein dritter Schlaganfall völlig ausschaltet. Ich habe ja gesagt, sein Vater ist auch nicht älter geworden, 55 so ungefähr. Lenin wird dann nicht mal 54 Jahre alt. Das ist dann noch ein Diktat am 6. Januar 1923. Über das Genossenschaftswesen, also auf Russisch heißt das Kooperatia. Über die Kooperation kann man vieles besser übersetzen. Er sagt, wie können wir Sozialismus weitertreiben? Ja, nur durch Kooperation, durch Verbindungen von Arbeitern und Bauern, durch eine ermäßigte Agrarsteuer. Dadurch, dass wir von den alten Genossenschaftlern was lernen, dem alten Robert Owen da, dem Typ aus dem 19. Jahrhundert in England, Der sagt, Kooperation, Genossenschaften, Austausch, demokratische Strukturen können weiterhelfen, wenn die armen Klassen dann sich miteinander vernetzen, kann das große positive Wirkungen haben, auch kultureller Art. Fällt öfter der Begriff Kulturrevolution bei Lenin in dem Zusammenhang. Also der Analphabetismus kann überwunden werden, wenn die Stadt die Impulse, die kulturellen Impulse auch in die Dörfer weiterträgt. Intellektuelle, Maler, Künstler, Musiker, wenn die in Agitationszüge eintreten und dann über das Land fahren, können sie segensreiche Arbeit leisten. Können auch den Bauern vielleicht die Bauern wieder motivieren, mehr Getreide in die Städte zu liefern. Man kann gemeinsam was lernen. Man kann auch durch die Arbeiter- und Bauerninspektion vielleicht das Krebsübel des Bürokratismus beseitigen, indem bei allen zentralen Sitzungen der Staatsverwaltung Arbeiter und Bauern dabei sitzen. Die werden erstmal gar nichts verstehen. Dann werden sie vielleicht sich allmählich einarbeiten, dann werden sie vielleicht auch ihre eigenen Impulse setzen können sich später mal dann selber vielleicht Entscheidungen treffen. Also eine große Lernmöglichkeit, auch durch diese Arbeiter- und Bauerninspektion, das sei sehr wohl gegeben. Dafür braucht man nur Zeit. Also der Lenin sagt, man darf ja nichts übereilen, auch bei den Kollektivierungen nicht, das muss langsam gehen. Der Bauer ist ein langsamer Mensch, sein Gehirn arbeitet auch nicht so schnell. Das muss alles demokratisch ablaufen, der muss mitgenommen werden, der muss seine eigenen Impulse auch realisieren können. Geduld sei eine zentrale Tugend für jeden Ungeduldigen. Das sagt ungefähr der Lenin in dem letzten Diktat. Da sehen wir vielleicht insgesamt bei ihm noch so ein Leitmotiv seines ganzen Wirkens. Dieser Kooperationsgedanke, schon in der Schrift Was tun von 1902, diese einzelnen Impulse, die müssen irgendwie vernetzt werden. Kooperationsgedanke in der Friedensfrage 1907. Kooperation mit den Menschewiki, mit der Rosa Luxemburg, mit allen möglichen anderen Leuten, um dieses zentrale Problem anzugehen. Kooperation 1914 bis 17, die letzten Friedensfreunde einsammeln in Europa und zu gemeinsamen Positionen bringen. Dann Kooperation im Bürgerkrieg, Arbeiter, Bauern gemeinsam gegen die Interventionsmächte. Und jetzt hier beim sozialistischen Aufbau, vielleicht kommen wir doch weiter, sagt Lenin, auch wenn wir keine Weltrevolution haben, das hat sich schon war absehbar, kommen wir trotzdem vielleicht ein paar Schritte weiter, wenn wir diese Kooperation realisieren. Also wenn sich Arme und Ausgebeutete und Unterdrückte zusammenschließen, Kooperative aufbauen, demokratisch miteinander umgehen, gemeinsam was organisieren, dann können sie sehr wohl die Welt verändern. Das hat der Lenin zum Schluss noch gesagt. Vielen Dank. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.